Thank you. Thank you. nicht da. Sie sind nicht da. Sie sind nicht da. Sie sind nicht da. Sie sind nicht da. Thank you. Thank you.